Gott, unseren Vater im Himmel, anzubeten, mit ihm zu reden. Ist uns das noch bewusst, dass das ein ganz großes Vorrecht ist für uns, für Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, für Jünger Jesu? Ich denke, wir wissen alle um die Bedeutung des Gebets, ja auch um die Macht, die Gott uns hier mitgegeben hat, mit dem Gebet, dass wir seinen starken Arm, wie es in einem Lied heißt, bewegen können, dass wir unsere Bitten und Gebete, unseren Dank und Anbetung vor Gott bringen können. Vor Gott, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, wie wir es im Glaubensbekenntnis bezeugen. Gott ist der Heilige, aber wir dürfen als seine Menschen, Menschen, die durch Jesus Christus seine Kinder geworden sind, mit ihm reden, wie Kinder mit ihrem Vater im Himmel. Ich denke, wir alle haben die Erfahrung schon gemacht, dass wir Gebetserhörungen erlebt haben, dass wir die Wunder Gottes in unserem Leben erfahren haben. Wir beten, bitten Gott um Hilfe und er gewährt sie uns. Und wenn das so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist das eine Gebetserhörung und wir danken Gott ganz herzlich dafür. Und jeder hat diese Erfahrung sicherlich schon gemacht. Die Bedeutung des Gebets ist uns, denke ich, allen bewusst. Trotzdem möchte ich heute mal mit Ihnen wieder über das Gebet reden. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns das bewusst machen, um was es eigentlich geht und was Gott uns damit in unsere Hände gegeben hat, die Möglichkeiten, mit Gott zu reden. Es wird in unseren Gemeinden viel gebetet, im Gottesdienst, Gebetsgemeinschaften, aber auch in Kleingruppen, Hauskreisen, Bibelstunden. Aber auch, wie Jesus Christus es mal seinen Jüngern deutlich gemacht hat, im stillen Kämmerlein, so sagt es uns die Luther-Übersetzung. Damit meint Jesus eben, dass wir ganz persönlich allein mit unserem Vater im Himmel reden. Gebetsgemeinschaften und diese Gruppen, das ist alles ganz wichtig und nötig. Aber für mich persönlich ist eben das stille Kämmerlein das Entscheidende, das Kriterium, dass ich mit meinem Vater im Himmel ganz alleine bin, mit ihm reden kann. Da kann ich ihm meine Ängste, meine intimsten Gedanken sagen, die man vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit preisgeben möchte. Das stille Kämmerlein. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, in einer Gebetsgemeinschaft hier wie im Gottesdienst laut zu beten. Aber ich meine, in Kleingruppen, wie zum Beispiel in Hauskreisen, wo man sich ja viele Jahre kennt, denke ich in der Regel, wo man auch über private und intime Dinge spricht, da ist es, denke ich, schon gut, wenn man auch seine Gedanken im Gebet laut äußert, damit die anderen miterleben können, was empfindet der andere denn und sich damit anschließen kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch selbst in unserem Hauskreis, dass doch manche sehr zurückhaltend sind mit dem Beten, laut zu beten. Aber es besteht eigentlich keine Bedenken, sich zu äußern. Wir dürfen unsere Gebete, unsere Bitten und Dank und Anbetung vor Gott bringen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir brauchen da nicht insbesondere Formulierungen. Gott weiß, was wir brauchen und der Heilige Geist, so sagt das uns die Schrift, der Heilige Geist bringt unsere Bitten in der richtigen Weise vor Gott, den Heiligen Gott. Im Lukas 11 wird uns berichtet, wie ein Jünger Jesu seinen Meister darum bittet, Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 2. Herr, lehre uns beten. Und wie antwortet Jesus? Er gibt uns das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Vaterunser ist ein Mustergebet. Und in diesem Mustergebet wird all unser Dank, unsere Anbetung, unsere Bitten und Fürbitten, all das ist hier eigentlich konzentriert zusammengefasst. Wenn es heißt, im Vater unser, unser täglich Brot gib uns heute, da ist das all das gemeint, was wir zum Leben brauchen. Lesen Sie mal bei Luther nach, was der dazu geschrieben hat. Selbst also gute Verwandte, gute Familie und Gesundheit, all das, was unser Leben ausmacht, ist hier mit diesem, mit dieser Bitte um ein, um das tägliche Brot erfasst. Unser Vater in dem Himmel. Ich lese uns dazu diese Verse aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, 5 bis 13. Das sagt Jesus, es ist ja im Zusammenhang mit der Bergpredigt. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist dir das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Über das Vaterunser ist sicherlich hier auch schon gepredigt worden. Ich möchte das nicht im Einzelnen jetzt alles ausführen. Dieser letzte Satz, diese letzte Formulierung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, ist in den Evangelien nicht überliefert. Aber es gibt im Judentum, gab es damals, kein Gebet, das nicht mit einem Lobpreis geendet hat. Und deshalb haben die Autoren oder die Übersetzer oder wer auch immer diese Formulierung hier ergänzt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie waren sicher, dass Jesus ähnliche Formulierungen oder auch diese Formulierung auch so gebraucht hat, als er uns beten gelehrt hat. Unser Vater in dem Himmel, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Fällt Ihnen auf, wir dürfen Gott duzen. Wir dürfen du zu ihm sagen, dein Name, dein Reich komme. Gott ist unser Vater. Es ist in Deutschland natürlich im deutschen Sprachraum ja üblich, dass man das Sie und das Du gebraucht. Heute immer mehr das Du. Junge Leute im gleichen Alter reden sich alle mit Du an. Und es gibt auch Betriebe, in denen reden alle sich mit Du an. Vom Fördner bis hin zum Vorstandsvorsitzenden. Zum Beispiel im Otto-Versand. Das ist nun wahrlich kein kleiner Betrieb. Da reden sich alle mit Du an. Das soll natürlich dazu verhelfen, dass man ein etwas kollegialeres Verhältnis bekommt, dass man keine Angst hat, mit dem Vorgesetzten zu reden, ihm auch mal deutliche Worte zu sagen oder umgekehrt. Es soll das Betriebsklima verbessern und letztlich eben auch das Betriebsergebnis. Ob die zwischenmenschlichen Beziehungen in solchen Betrieben dadurch sehr viel besser sind, mag sein, ich weiß es nicht. Das wurde keine Untersuchung gegeben, aber es gibt mit Sicherheit auch zwischenmenschliche Spannungen, auch wenn man sich mit Du anredet. Das ist ja nicht nur in Betrieben so, es ist auch in anderen Organisationen und Gemeinschaften so. Unser Pastor, Detlef Kühne, er kam im September zu uns, ein neuer Pastor in unserer Gemeinde. Er hat gleich in seiner ersten Predigt dann von der Kanzel herab verkündigt: Ich bin 55 Jahre alt und ich biete allen, die unter 55 Jahren sind, das Du an. Wurde natürlich von allen angenommen dann auch. Ne? Und er redet sie dann mit Du an und sie ihn mit Du. Die über 55 Jahren, die müssen auf ihn zukommen und ihm das Du anbieten. Eine gute Regelung, nicht? Ne? Ja, so ist das mit dem Du in Deutschland. Aber es gibt auch, wenn wir dabei schon sind, ein Gegenstück. Das heißt, ich habe es gehört von verschiedener Seite, dass die osteuropäischen Aussiedler, also deutschstämmige Aussiedler aus Osteuropa, dass es da üblich ist, dass die Mutter ihre Söhne anhält, sie zu ihr zu sagen. Also die Kinder sagen zu ihrer Mutter, sie. Eine Glaubensschwester aus unserer Gemeinde, aus Kasachstan, hat mir das auch bestätigt. Die Kinder in Deutschland, in Norderstedt, reden sie heute noch mit sie an, obwohl die schon längst erwachsen sind. Das hängt damit zusammen, dass eben in diesen Ländern der Vater zwar die Autoritätsperson ist, aber die Mutter, der wird oft nicht der nötige Respekt entgegengebracht. Und um das zu ändern, hat sie ihre Kinder gebeten, sie mit sie anzureden. Mit Gott sind wir per Du. Wir dürfen unseren dreieinigen Gott mit Du anreden. Warum? Weil wir durch Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind. Er ist unser Vater. Das heißt nicht, dass er dadurch uns zum Kumpel geworden ist, also dass wir mit ihm umspringen können, wie wir wollen. Nein, er ist der heilige Gott, das dürfen wir nie vergessen. Der Allmächtige, aber er ist der liebende Vater. Beide Seiten sind entscheidend, dürfen wir immer wieder uns vor Augen führen. Für Jünger Jesu ist Gott der Vater. Wir dürfen eine ganz persönliche Beziehung zu ihm haben. Und durch ihn eben und durch Jesus Christus zu dem dreieinigen Gott. Es ist ja so, dass wir, egal wie wir Gott ansprechen, mit Gott oder Jesus oder mit Heiligen Geist, wenn wir beten, Herr, in den Landeskirchen ist es üblich, im Gebet Gott zu sagen. In den freien evangelischen und sonstigen freikirchlichen Gemeinden, evangelikalen Gemeinden wird Jesus in der Regel angesprochen. Und in charismatischen Gemeinden ist es eben der Heilige Geist. Aber egal, wie wir Gott, unseren Herrn, ansprechen, das Gebet kommt immer bei allen an. Wir haben den dreieinigen Gott. Und keiner ist für sich da. Alle gehören zusammen. Wir haben einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir dürfen Gott mit Du anreden. Jesus Christus ist unser König. Und durch ihn sind wir Königskinder. Wichtig ist, egal ob wir zu Gott beten, zu Jesus oder zum Heiligen Geist, dass wir überhaupt mit dem Herrn, unserem Gott, reden, dass wir beten. Gott selbst hat uns geschaffen. Warum? Er wollte ein Gegenüber haben, Menschen, mit denen er Kontakt hat, denen er Gutes tun kann. Er hat ihnen ein Paradies zur Verfügung gestellt damals, Adam und Eva. Und er hat sie verwöhnt, bis sie sich von ihm losgesagt hatten. Gott hat ihnen auch eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben. Er wollte ja, dass die Menschen ihm vertrauen und dass sie nicht durch Zwang mit ihm Gemeinschaft haben. Gott ist ein liebender Gott. Und er gibt jedem Menschen die Freiheit zu entscheiden. Das war damals so und das ist auch heute so. Gott zwingt keinen Menschen, ihm zu vertrauen. Aber sie hatten damals im Paradies ja Gemeinschaft mit Gott. Praktisch eine WG, eine Wohngemeinschaft. Aber durch die Anfechtung des Bösen, Satans, haben sie sich gegen Gott entschieden. Gott hat das zugelassen. Aber dadurch ist die Verbindung zu Gott getrennt worden. Gott möchte, dass wir auch heute noch ein ganz vertrauensvolles Verhältnis, eine Beziehung zu ihm haben. Er wartet darauf, dass wir mit ihm reden, dass wir ihn ansprechen, so wie Kinder das mit ihrem Vater eben auch tun. auch wenn sie etwas verbockt haben. Wenn sie, das wissen die Kinder natürlich auch, wenn sie irgendwo was getan haben, was nicht in Ordnung ist, dass sie trotzdem Vertrauen haben zu den Eltern, mit ihnen reden. Wenn ich mich erinnere an meine Jugendzeit oder Kinderzeit eigentlich in der Schule, da mussten die Kinder, wenn sie in der Klassenarbeit eine 5 geschrieben haben, das von den Eltern unterschreiben lassen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber ich weiß, dass manche die Unterschrift gefälscht haben. Die haben sie selber da untergeschrieben. Ja, warum? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall war da ein fehlendes Vertrauen zu den Eltern da. Obwohl sie Mist gemacht hatten, hätten sie ihren Eltern das sagen können, mit ihnen reden können. So ist Gott. Wir dürfen ihm alles sagen, auch wenn wir schuldig geworden sind. Deshalb ist Jesus Christus Mensch geworden, damit er uns unsere Schuld vergibt. Und wir dürfen ihn um Vergebung bitten, ihm beichten. Im Epheserbrief schreibt Paulus, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Oder im Thessalonicher Brief schreibt Paulus, betet ohne Unterlass. Betet alle Zeit, betet ohne Unterlass. Wie ist das zu verstehen? Selbst die Mönche in den Klöstern, die ja eigentlich dort leben, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, Zeit zu haben für ihn, auch sie hatten einen Leitspruch, zumindest die Benediktiner, ora et labora, also bete und arbeite. Also beides gehört zu unserem Leben dazu. Auch die Arbeit, auch das Vergnügen und den Spaß, den wir haben, all das. Wie ist das nun zu verstehen, wenn Paulus schreibt, betet alle Zeit? Selbst in der engsten menschlichen Beziehung, die wir kennen, in der Ehe, ist es ja auch nicht so, dass man immer miteinander redet. Das geht auch schon örtlich gar nicht, weil man den tagsüber nicht immer zusammen ist. Aber auch, man muss ja nicht immer miteinander reden. Man versteht sich auch so, ohne Worte manchmal. Ne? Ich denke, dieses alle Zeit kann man durchaus so verstehen, wie es unsere Pfadfinder vorgeben im Leitspruch, allzeit bereit. Das bedeutet eigentlich, immer im Kontakt mit Gott zu sein. Und das können wir heute ganz gut verstehen. Wir können auch sagen, online mit Gott. Über das Internet haben wir ständige Verbindung zu Gott. Geistlich gesprochen, Gott braucht kein Internet, er braucht keine Technik. Er hat andere Möglichkeiten, er hört uns. Aber wenn wir heute eine WhatsApp schicken, dann ist es Sekunden später eben beim Empfänger da und der weiß genau, was ich ihm mitgeteilt habe. Aber wir sind online, wir können auch jederzeit empfangen. Und das ist, meint Paulus eben mit dem Begriff allzeit, betet alle Zeit. Das heißt, dass wir in dieser Verbindung online sind, über das Internet mit unserem Vater im Himmel. Das heißt, hörbereit. Dass wir hören, wenn Gott zu uns redet. Gesprächsbereit, mit Gott zu reden, wenn es dran ist. Das kann zu jeder Zeit sein. Während der Arbeit, während des Urlaubs oder wo auch immer. Wir können mit Gott reden, auch an jedem Ort. Gott ist da nicht gebunden. Im Paradies, hatten wir vorhin gesagt, gab es diese enge Gemeinschaft, diese Online-Beziehung zu Gott. Aber dieses geistliche, dieses göttliche Internet wurde unterbrochen, wurde zerstört, war nicht mehr da nach dem Sündenfall. Nun hat Gott trotzdem einen Weg gefunden, seine Menschen nicht ganz aufzugeben. Er hat sich ein Volk erwählt, mit dem er Kontakt hatte. Und er hat durch seine Propheten und Könige, die er erwählt hat, hat er zum Volk gesprochen. Dadurch bestand weiterhin Gemeinschaft mit Gott. Aber erst als Jesus Christus in diese Welt kam, als mit ihm kam das Reich Gottes in diese Welt, Seitdem haben wir alle die Möglichkeit, online zu sein mit unserem Vater im Himmel, mit dem lebendigen Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie schreibt Paulus an die Epheser, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Mit aller Beharrlichkeit. Fällt das uns manchmal nicht schwer? Ich bete schon seit vielen Jahren für ganz bestimmte Personen. Zum Beispiel für Nachbarn, mit denen ich guten Kontakt habe. Mit denen komme ich auch ins Gespräch. Mit denen rede ich, auch über Glaubensfragen manchmal. Ich bete für sie. Aber ich kann nicht erkennen, dass Gott hier etwas bewirkt. Wie stelle ich mich dazu? Jetzt kann ich sagen, es ist jetzt aber genug. Sie haben nicht gehört, Ihre Schuld. Paulus schreibt, wir sollen beharrlich sein, auch in dieser Fürbitte. Weiter beten, weiter Gott um seinen Segen bitten, dass er etwas bewirkt an Menschen, die uns nahestehen. Die Frage ist natürlich grundsätzlich, wie gehen wir damit um, wenn Gott unsere Bitten nicht erhört? Wir beten, es tut sich aber nichts. Im Matthäusevangelium sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Und dann heißt es weiter, wer da bittet, der empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und so weiter. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die eine ganz große Verheißung an das Gebet, an die Bitten stellen. Bittet, so wird euch gegeben. Welche Erfahrung haben Sie denn gemacht? Ist das immer so? Nein. Wir erleben es doch oft, dass Gott unsere Bitten nicht so erhört, wie wir uns das vorstellen. Wir dürfen unserem Vater im Himmel mit unseren Gebeten kommen, mit unseren Bitten, ihn drängen gewissermaßen, so wie mancher Psalmist das getan hat. Wir dürfen ja fordernd vor Gott treten, wenn uns ein Anliegen ganz besonders wichtig ist. Und wir haben die Zusage, dass Gott antwortet. Aber eben nicht immer so, wie uns das gemäß richtig und gut erscheint. Von Jesus selbst heißt es, er musste gehorsam lernen und er hat seinen Vater gebeten in Gethsemane, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Und dann kommt das Entscheidende, er fügt hinzu, aber dein Wille geschehe. Denn Gottes Wille ist entscheidend und Gottes Wille ist gut für uns. Wir dürfen nie vergessen, Gott ist allmächtig, haben wir gesagt. Er hätte keine Probleme, unsere Bitten zu erhören und Menschen, ich sage jetzt im Krankheitsfall ein bekanntes Beispiel, Gott schenkt Genesung, dass er unsere Bitten erhört, für mich persönlich oder für andere, für die ich bete. Kein Problem für Gott. Jesus Christus hat das ja getan und bewiesen. Er hat die Macht. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Aber die zweite Eigenschaft, die wir Gott zuschreiben, er ist die Liebe, er liebt uns. Und er weiß ganz genau, was gut für uns ist. Und dieses Vertrauen zu ihm zu haben, das ist ein ganz großes Geschenk. Gott zu vertrauen, auch wenn unsere Bitten nicht erhört werden. Ich würde nun allerdings da etwas unterscheiden bei unseren Bitten, wie wir uns verhalten, wenn Gott antwortet oder auch nicht antwortet. Die eine Art der Bitte, es geht in diese Richtung, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss mich entscheiden. Ich bitte Gott, dass er mir den Weg zeigt, den ich gehen soll. Es ist übrigens ganz wichtig, dass Kinder, Jugendliche sich schon im frühen Alter entscheiden, denn vor ihnen liegen alle wichtigen Entscheidungen des Lebens. Schule, dann Studium oder Beruf, Berufswahl, dann Standort, natürlich auch die Ehe, all das sind große Entscheidungen, die das Leben nachher prägen. Aber es geht auch um kleine Entscheidungen, angeblich kleine Entscheidungen, die wir auch als Erwachsene noch zu entscheiden haben, wo es uns darum geht, dass wir Gott um Hilfe bitten. So, und entscheidend ist bei allen diesen Fragen, Bitten und auch unsere Reaktion. Entscheidend ist, dass wir vorher intensiv mit unserem Herrn darüber reden, ihm die Dinge schildern. Wir haben vorhin gehört in der Lesung, Gott weiß, was wir bedürfen, bevor wir ihn bitten. Das heißt ja nicht, dass wir ihn nicht anrufen sollen, nicht bitten sollen. Ich denke da auch an eine Geschichte, die uns im Neuen Testament berichtet wird, dass Jesus angesprochen wird. Oder ja, von einem, ich glaube, es war ein Blinder oder Gelähmter, weiß ich jetzt nicht genau. Der liegt da am Straßenrand und sagt zu Jesus, helf mir, Herr. Und Jesus fragt, was willst du denn, dass ich dir tun soll? Was für eine unsinnige Frage, ne? Der liegt am Wegerand, kann sich nicht bewegen, ist gelähmt. Und dann hat er ihm gesagt, ja, Herr, dass ich gesund werde. Verstehen wir, das soll uns deutlich werden. Jesus möchte gerne, dass wir ihn darum bitten, uns unsere Situation ihm darstellen und ihn um Hilfe bitten. Dass er uns in dieser Situation hilft, aber immer auch mit diesem Zusatz, dein Wille geschehe. So, bei dieser Frage nach einer Entscheidung gibt es zwei Möglichkeiten. Gott antwortet in unserem Sinne. Er macht mir das bewusst, wie ich mich zu verhalten habe. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Das kann im Gebet sein, wenn wir hörbereit sind, auf Gott zu hören. Das kann durch Lesen der Bibel sein oder im Gespräch mit einem anderen, mit dritten Menschen, die mir auch Hilfestellung geben können. Gott hat viele Möglichkeiten, um uns seine Entscheidung deutlich zu machen. Wichtig ist, dass wir hörbereit sind und vor allen Dingen auch gehorsam. Auch wenn uns die Entscheidungen, die wir dann von Gott bekommen, nicht so in den Kram passen, dass wir dann doch diesen Weg gehen. Die andere Möglichkeit ist, wir bekommen keine Antwort. Zumindest keine Antwort, die wir richtig vernehmen können, wo uns klar wird, welche Entscheidung Gott für uns vorgesehen hat. Wie gesagt, nach intensivem Gebet. Wenn ich aber keine Antwort bekomme, aber ich stehe vor einer Entscheidung, ich muss was tun. Ja, dann geht es eigentlich nur darum, die Gabe, die uns Gott auch gegeben hat, zu benutzen, nämlich unseren Verstand, den gesunden Menschenverstand. Dass wir danach uns orientieren und sagen, was ist denn nun Sache? Ganz nüchtern und sachlich. Und dass wir dann daraus eine Entscheidung treffen. Samuel sagt zu seinem König Saul, wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, dann tu einfach, was dir vor die Hände kommt. Denn Gott ist bei dir. Oder ein anderes Beispiel. Nathan sagt zu David, geh ruhig ans Werk und tu, was du auf dem Herzen hast, denn Jahwe ist mit dir. Das galt damals im Alten Bund und das gilt gewiss auch im Neuen Bund. Die andere Bitte, wenn es nicht darum geht, dass ich etwas tun muss, sondern dass Gott etwas tun soll. Ich bitte Gott um seine Hilfe, um Gottes Eingreifen. Bestes Beispiel wieder die Krankheit, meine Gesundheit oder die Krankheit von anderen. Ich bitte Gott um Gesundheit, um Heilung. Auch hier haben wir bestimmt schon viele Gebetserhörungen erlebt. Aber eben auch, dass Gott nicht geantwortet hat. Wir hatten in unserer Gemeinde, das ist schon einige Jahre her, eine junge Frau, zwei kleine Kinder, Brustkrebs. Die Gemeinde hat intensiv für sie gebetet. Es wurde gebetet nach Jakobus 5, also die Ältesten hatten sie mit ihr gebetet, sie gesalbt und um Hilfe, um Eingreifen des Vaters im Himmel gebeten. Gott hat unsere Bitten nicht erhört. Sie starb dann nach relativ kurzer Zeit. Können wir nicht verstehen. Junge Frau, zwei kleine Kinder. Ja, wie verhalten wir uns, wenn so und so etwas trifft? Das heißt, Gott unsere Gebete nicht erhört. Ich denke, dann bleibt uns nur eins, das anzunehmen. In der Gewissheit, Gott macht keine Fehler. Auch wenn wir das nicht verstehen und Probleme haben damit. Es ist nicht so einfach zu sagen, ja, das anzunehmen, wenn man in einer solchen Situation ist. Das Vertrauen, dass es Gott mit uns gut meint, mit dem Verstorbenen, aber auch mit dem Hinterbliebenen. Es gibt natürlich jetzt auch, ich sage mal, Organisationen oder religiöse Gruppen, da wird gesagt, die Verheißungen in der Bibel sind so umfangreich. Gott, wenn du richtig betest, erhört Gott deine Bitten. Und wenn die eben nicht erhört werden, dann hast du nicht richtig geglaubt. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Das kann den Betreffenden kaputt machen. Seinen Glauben, seine innere Haltung. Und es ist zunehmend falsch. Wir müssen immer beten, Herr, dein Wille geschehe. Und Vertrauen zu haben zu Gott, dass wir auch das, was uns nicht gefällt, aus seiner Hand annehmen können. Es geht übrigens nicht um unseren großen Glauben in der Bibel. Petrus schreibt, wachset in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das heißt, in der Erkenntnis letztlich seines Willens, seiner Liebe und seiner Geduld und Barmherzigkeit, dass wir das, uns das immer wieder neu und ganz groß bewusst machen, dass Gott uns liebt. Diese Annahme dessen, was Gott da mit uns gemacht hat, das ist eigentlich der einzige Weg, und weiterhin im Frieden zu leben, mit Gott und mir selber. In Römer 8 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wie steht es mit unserem Vertrauen zu unserem Herrn, zu unserem Vater, zu unserem Gott im Himmel? Dass wir Führungen, die uns nicht gefallen, annehmen und, wie es in einem Lied heißt, auch sagen können, ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Amen.